Heute ist der 25. März 2014 und damit herzlich willkommen zurück zum Wrestling-Podcast mit Einstadt-I, nur auf wrestling.com ebenfalls mit Einstadt-I. Ja, gucken wir auf den Kalender, heute ist Dienstag, das heißt, es war Raw. Und ja, wir nähern uns WrestleMania, es war die vorletzte Raw vor WrestleMania. Ich hatte einiges erwartet, dass einiges an Matches noch fester wird und so weiter und so fort. Es ist auch einiges passiert. Nicht alles finde ich so positiv. Ich denke, es hätte noch besser sein können, einiges. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich über die Raw mal gucken, denn es gab auch einige sehr gute Sachen. Und da es schon ein bisschen später ist, wollen wir da auch mit direkt anfangen. Ich habe mich heute direkt nach der Schule an Raw geschmissen, 2,5 Stunden geguckt. Und jetzt wird direkt aufgenommen. So, Stephanie McMahon eröffnet die Show. Wir sind in Brooklyn, New York, und wie man sich fast denken kann, New York hat ein wunderbares Publikum. Stephanie McMahon wird natürlich schön ausgebuht. Es gibt direkt die Information zu Anfang, dass Daniel Bryan heute Abend nicht hier sein wird. Das wird natürlich mit einem starken Boom quittiert. Und an dieser Stelle dachte ich auch ehrlich gesagt noch, dass Daniel Bryan trotzdem noch zu sehen sein wird. Zumal man auch kein Hehl daraus gemacht hat, dass Daniel Bryan die verschiedenen Live-Shows nach der Raw vor einer Woche alle mitgekämpft hat und aktiv dabei war. Naja, man versuchte immer mal wieder bei Stephanie zwischendurch das What anzubringen. Man chantet sehr laut CM Punk, aber Steph redet ziemlich schnell ihren Text durch, macht das sehr clever. Randy Orton kommt dann noch dazu und bittet sie doch darum, Triple H aus dem Match bei WrestleMania rauszunehmen, damit er WrestleMania auch siegreich verlassen könne, also Triple H und Orton ihn nicht am Ende vielleicht dann noch besiegen müsste. Daniel Bryan chantet an dieser Stelle sehr laut. Publikum macht sich mal wieder stark bemerkbar. Dann kommt Batista raus. Ich glaube, ich habe noch nie so ein starkes Boom gegen Batista gehört, wie das an dieser Stelle der Fall war. Ja, Batista meint dann wieder, er würde Champion werden und dass die Leute sich halt mit anfreunden müssen, sein Deal with it, was er jetzt ja schon, ja, was er praktisch jedes Mal sagt. Nichts Neues von Batista. Es gab in diesem Segment zwei sehr unterhaltsame Dinge, die nicht so ganz geklappt haben. Zum einen, dass Mikrofon von Batista, was immer mal wieder Störungen hatte und nicht so ganz funktionieren wollte. Und wie Stephanie darauf eingegangen ist, nämlich ganz einfach da. Also Batista wollte einfach nicht ein anderes Mikro nehmen und hat immer weiter versucht, mit diesem Mikro zu arbeiten. Soweit, dass die Kamera ihn dann schon gar nicht mehr eingefangen hat, weil er kaum noch zu hören war. Und Steph meinte dann, Dave, sorry, aber ich höre dich kaum noch. Hinter dir liegt ein neues Mikro, nimm das mal. Das war sehr unterhaltsam. Und Batista meinte dann, war dann sehr genervt davon, dass Randy Orton sich doch so Stephanie annähern würde und sie so, ja, sich einschleimen würde bei ihr. Und Dave meinte dann zu Stephanie, dass sich doch schon mehr Leute nach ihr gelächzt hätten und so weiter und so fort. Also das englische Wort to drool, was ich ehrlich gesagt erstmal nachschlagen musste. Naja, Stephanie findet das Ganze nicht so lustig und verpasst Batista erstmal eine ordentliche Ohrfeige, die er mitsamt der Brille, die runterfällt, entgegennimmt. Wirklich eine sehr ordentliche Ohrfeige, und Stephanie verlässt dann den Ring. Batista, ja, hat ein Lächeln auf dem Gesicht und Randy Orton lacht ganz deutlich. Ja, letzte Woche gab es dann noch den RKO im Ring. Diese Woche gab es den Spear seitens Batista. Und an dieser Stelle musste man Batista einfach mal ganz unverhohlen auf den Po gucken, denn ja, da hatte sich ein ordentlicher Riss in seine Hose gebildet hinten. Ganz ordentlicher Riss. Ich glaube, da hätte ich meine zwei Beine reinstecken können. Die Hose war dahin. Nichtsdestotrotz ein sehr angenehmes Anfangssegment, wie ich fand. Also, so wenig man vielleicht doch Randy Orton gegen Batista als Einzel-Singles-Match sehen möchte bei WrestleMania, ich finde den Aufbau dazu macht man sehr gut. Und es ging ja auch noch weiter. So, wir haben ein Fatal 4-Way-Match, den Number One Contender-Spot auf den IC-Titel. Allerdings nicht bei WrestleMania, denn Biggie Langston, der Intercontinental Champion, wird sich ja auch in der Andre the Giant Memorial Battle Royale befinden. Stattdessen würde es dieses Titelmatch dann morgen, beziehungsweise dann heute Nacht, beim Main Event geben. Das fand ich deswegen schon immer ganz seltsam, dieses Match, weil man da praktisch gar keinen Aufbau zu WrestleMania geleistet hat, außer dass halt alle 4 Leute auch in dieser Memorial Battle Royale mit drin waren, sind. Und man hier wirklich exklusiv für Main Event aufgebaut hat. Das ist 2 Wochen vor WrestleMania doch etwas ungewöhnlich. Oh, Christian kann ja am Ende siegreich aus dem Match gehen und natürlich zeigt er den Pin an Dolph Ziggler. Außerdem im Match waren Sheamus und Dario. Ich habe momentan so das Gefühl, das hatte ich auch schon das letzte Mal, als ich Ziggler sah, dass Dolph Ziggler in der Zeit, in der er jetzt nicht im TV zu sehen war, die paar Wochen, ordentlich von der WWE gesagt bekommen hat, dass er sich doch zurücknehmen soll und nicht mehr so schnell sein soll im Ring. Ich finde, Dolph Ziggler wirkt momentan immer etwas unterdrückt. Dass er gerne seine schnellen Moves zeigen will, aber dann irgendwie nicht darf und dann zeigt er einen ganz einfachen langsamen Schlag und es fehlt einfach so ein bisschen dieses Ziggler-typische, finde ich. Nichtsdestotrotz wurde Ziggler hier stark bejubelt. Die ganzen Nearfalls, die Ziggler gebracht hat, wurden sehr stark bejubelt und ja, das Publikum war ganz klar auf Zigglers Seite, hat sich dennoch aber auch für Christian gefreut. Also heute Nacht beim Main Event Intercontinental Titelmatch zwischen Big E Langston und Christian. In diesem Match gab es übrigens anfangs ziemlich viele Fehler. Sachen, die daneben gingen, die größtenteils auch von Dario ausgingen, ein bisschen von Sheamus. Am Ende hin war es dann aber gut und war ein nettes Match. Also ich denke, so 2/3, 3 Sterne wären da schon drin. Dann hat man versucht, irgendwie den Scooby-Doo-Film zu promoten, indem man Scooby-Doo da aus diesem Truck oder wie auch immer der genannt wurde, aus diesem Gefährt rausgebracht hat und mit Sin Cara zum Ring gelaufen, dieser Scooby-Doo, also dieser verkleidete Mensch da. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kam, Scooby-Doo mit Sin Cara zum Ring zu schicken, weil der wird ja jetzt nun wirklich nicht so stark bejubelt, hätte man wirklich ja lieber einen Brodus Clay nehmen soll, auch wenn der schon seit Ewigkeit nicht mehr da war und jetzt eigentlich sein Heel-Gimmick hat. Letzten Endes wäre das wohl sinnvoller gewesen. Sin Cara besiegt hier in, weiß ich nicht, 1-2 Minuten Damien Sandow. Hat keine Sau interessiert. Scooby-Doo, wer auch immer unter diesem Kostüm war, er wirkte sehr, sehr planlos. Also ich glaube nicht, dass durch dieses Match irgendjemand mehr sich diesen Scooby-Doo-Animationsfilm WrestleMania Mystery kaufen wird oder gekauft hat. Also da hätte man wirklich schlechtere Werbung, bessere Werbung bringen können. Oder es einfach bei diesem einen Trailer zu dem Film belassen sollen, der früher in der Sendung schon lief. Ich muss zugeben, der Film liegt bereit. Der liegt mir vor. Vielleicht, wenn ich das zeitlich schaffe, gucke ich ihn dieses Wochenende und werde dann natürlich ausführlichst von dieser Sternstunde der Filmgeschichte erzählen. Ich freue mich. Ja. Los Matadores und Ry Bexel haben ein Match. Ist letzten Endes nicht weiter wichtig, denn The Shield kommen mitten im Match rein. Ich dachte erst, was ist denn da im Publikum los? Gibt es da eine Schlägerei oder so? Aber nein, es war nur The Shield, die hier reinkam. Und die Reaktion für The Shield in dieser Sendung waren durchweg einfach so mega stark und Top-Reaktion. Man merkte einfach, das merkte man auch später bei der Wyatt Family noch, dass die WWE mit The Shield und der Wyatt Family einfach einen mega guten Aufbau geleistet hat und dass es von dem Publikum auch anerkannt wird und dass man das einfach durchweg merkt, egal was die jetzt auch machen. Man hatte dann Ry Bexel mitten im Ring und The Shield kam dann halt wieder am Ring hoch und haben die drei belauert von den drei Seiten des Ringes herum und das kam so super an, obwohl eigentlich nur Curtis Axel und Ryback im Ring standen. Das war wirklich fantastisch. Und dann gab es noch die Triple Powerbomb gegen Ryback. Fand ich sehr gut. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass ja, Rybacksel, so sehr ich diesen Namen auch nicht mag, mich aber so langsam damit anfreunde, sind natürlich in dem Tag Team Titelmatch, was bei WrestleMania stattfinden wird, The Shield nicht. Deswegen, ja, hat man hier nicht direkten Aufbau geleistet. Indirekten vielleicht, denn es kam ja später an diesem Abend noch zu etwas. So, dann hat sich Michael Cole im Ring zusammen mit Triple H niedergesetzt und es gab das Interview, was normalerweise immer über wwe.com exklusiv gezeigt wird. Und Triple H hat hier diesen Heel-Charakter, den er letzte Woche nochmal ganz stark manifestiert hat, weiter ausgespielt. Und meinte, dass er jetzt die Reality, also die Realitätsära einläuten wird. Und Triple H hat etwas Wahres gesagt. Heutzutage ist es so, wenn den Leuten etwas nicht gefällt, wenn etwas nicht nach dem Willen der Leute läuft, dann fangen alle an rumzuheulen und zu weinen. Und man muss zugeben, es ist wirklich so. Und Triple H meinte, bei WrestleMania wird er Daniel Bryan und die Yes-Bewegung, the Yes-Movement, beenden. Ja, und auch hier wieder kein Daniel Bryan, denn Daniel Bryan war die ganze Show über wirklich nicht da. Da mag man vielleicht erstmal sagen, na, das ist ja blöd. Ehrlich gesagt fand ich sowohl dieses Interview, was das letzte war, was man jetzt von Triple H und Steph sah, gar nicht schlecht. Letzte Woche hatte man mit dem ordentlichen Segment zwischen Triple H und Daniel Bryan ordentlich Tempo drin, ordentlich was passiert ist. Dementsprechend fand ich es sehr clever, dass man in dieser Woche nochmal Tempo rausgenommen hat, um dann nächste Woche, in der letzten Sendung von WrestleMania, also in der entscheidenden Sendung, nochmal ordentlich Tempo reinnehmen zu können. Also hier dann nochmal so die Ruhe vor dem Sturm, nachdem letzte Woche schon ordentlich Sturm war, und nächste Woche kann man dann nochmal den Hurricane bringen. Sehr gut gemacht. Cody Rhodes hat Fandango besiegt in einem kurzen Match. Nennenswert, Summer Rae und Goldust haben sich währenddessen außerhalb des Ringes einen kleinen Dancing-Contest geleistet. Sehr unterhaltsam. Dann waren Hulk Hogan, Arnold Schwarzenegger und Joe Magnoli im Ring. Ein Name, der nicht nur mich deutlich angestrengt hat, auch Jerry Lawler zum Beispiel, wo der, glaube ich, mit mehreren Namen seine Probleme hat. Ja, was machen die drei? Loben sich gegenseitig. Schwarzenegger wird stark bejubelt, muss man sagen, genau wie Hogan. Also Hulk Hogan wurde dermaßen bejubelt, das hatte ich in New York, hier beziehungsweise in Brooklyn, ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet. Ich dachte, da sind so geteilte Reaktionen, aber Hulk Hogan wurde wahnsinnig bejubelt, Schwarzenegger auch. Joe Magnoli lustigerweise ausgebuht, und Schwarzenegger und Magnoli fragen dann Hogan, ob er dann noch einen Platz in der Battle Royale bei WrestleMania frei hätte. The Miz kommt dann raus, meint, Schwarzenegger und Magnoli wären doch nur Schauspieler. Er erwähnt dann auch noch seine Filme, also The Marine 3 Homefront, Christmas Bounty, was natürlich recht lächerlich wirkte und genauso angenommen wurde vom Publikum, und es meinte dann noch, ja, lacht ruhig, aber ihr habt sie doch alle geguckt. Ich muss zugeben, ich habe beide Filme noch nicht gesehen, obwohl ich mir beides mal vorgenommen hatte. Sollte ich vielleicht mal nachholen? Wenn Interesse da ist, gerne kommentieren. Ich gucke mir gerne alles an diesen tollen Film an. Und Miss meinte dann, dass Magnoli und Schwarzenegger doch Schauspieler wären und er, The Miss, wäre der wahre, taffe Mann, der also in die Battle Royale gehören würde. Und The Miss wird dann noch von Magnoli, Schwarzenegger und auch Hogan, der Miss raus befördert, fertig gemacht. Was mir auffiel, Joe Magnoli scheint ziemlich fit. Das, was der gemacht hat, es war nicht viel, sah gut aus. Die drei haben praktisch nur geredet. Es war kein Inhalt da. Wir haben nichts Neues erfahren von Hulk Hogan. Nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie ganz unterhaltsam. Es gab schon schlimmere Guest-Host-Auftritte. Oder Gastauftritte. Host waren sie ja nicht. Big Show besiegt Titus O'Neil. Das war weiteres Filmmaterial. Wir sehen John Cena backstage bei so einer Toilette, wie er sich ein bisschen Wasser ins Gesicht spritzt. Und auf einmal sieht er im Spiegel eine Schafsmaske hinten. Dreht sich um, die Schafsmaske ist weg. Und das fand ich fantastisch. Das war so ein, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Das sind so Kleinigkeiten, die gebracht werden, die nicht entscheidend sind, aber die ich finde irgendwo ganz wichtig sind, weil die zeigen, dass sich die Leute, die Autoren Gedanken darum machen, und so Kleinigkeiten sind, finde ich, dann doch irgendwo ganz entscheidend. Fand ich super. Fand ich fantastisch. Sowas bringt Schwung in so eine Storyline. Solche kleinen Details. So, weiter geht's mit John Cena auch. Und, heieiei, auch John Cena wurde genau wie Batista ordentlich ausgebuht hier. Ganz ordentlich. Und er trifft auf Luke Harper, und es gab richtig, richtig laute Let's Go Harper Chants. Und generell sind die Leute sehr laut für Luke Harper und sehr negativ gegen Cena, wie gesagt. Das Match zwischen den beiden ist recht lang und auch wirklich gut. Luke Harper trägt hier Cena durch ein wirklich gutes Match. Und kann hier wirklich beweisen, was für ein guter Wrestler ist. Cena will dann Luke Harper in den, jetzt wollte ich schon F5 sagen, dann wollte ich FU sagen, es ist aber den Attitude Adjustment nehmen. Dann geht allerdings das Licht aus, die Musik der Wyatt Family ertönt, das Licht geht wieder an und Cena ist in den Seilen gefangen und trägt eine Schafsmaske. Das ist schon mal ein Bild für die Götter, und Bray Wyatt steht dann noch da drüber. Und ich glaube, wir hören das krankeste Lachen von Bray Wyatt, was ich bisher gehört habe. Es gibt den Follow the Buzzard-Sprach, Spruch und ich denke mir einfach nur, das ist einfach nur fantastisch, auf das habe ich gewartet, nicht nur einfach ein Match, denn es ist, auch wenn das Match fantastisch war, es ist schwierig, ein Match durch ein anderes Match aufzubauen, ist wirklich nicht einfach, vor allem bei einem Luke Harper, der ja auch mit in der Wyatt Family ist, das ist dann nicht ganz einfach, aber durch dieses Segment nach dem Match fantastisch und das Publikum hat auch hier sehr, sehr laut This is awesome gerufen und dem konnte ich mich einfach nur anschließen und Gänsehaut-Moment, fantastisch. So, wir haben ein Match zwischen Naomi und AJ als nächstes. Anscheinend war das ein Divas Championship Match, auch wenn ich das ehrlich gesagt vorher gar nicht mitbekommen hatte. Ja, Naomi, die wieder da ist, hat ja jetzt diese ganz unangenehme Augenklappe auf, wie ich finde, die dann auch irgendwie in Sternform designt ist und so. Das ist irgendwie so ein Aufeinandertreffen von kindlich designt und ganz unangenehm. Ja, AJ verlässt ziemlich schnell den Ring mit ihrem Titel und lässt sich auszählen. Vicky Guerrero kommt dann noch rein und beleidigt AJ als Bitch und sagt, dass sie dann für AJ eine Herausforderung bei WrestleMania hat, nämlich ein Divas Championship Match und AJ wird den Titel bei WrestleMania verteidigen gegen Naomi, Cameron, Brie und Nikki Bella, Natalya, Eva Marie, Emma, Oksana, Alicia Fox, Summer Rae, Rosa Mendes, Layla und auch Tamina. Vicky nennt das Ganze noch ganz komisch. Weiß ich nicht, Vicky Divas in Invitation oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, dann können wir mal die Diven zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ja, 14 Diven sind das. Wir haben bei WrestleMania schon die Battle Royale, wo 30 Leute gleichzeitig im Ring stehen werden, was absolutes Chaos sein wird. Was ich allerdings bei einem Match nicht so schlimm finde. Ich freue mich auch auf die Battle Royale, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings, wenn ich mir jetzt vorstelle, 14 Diven gleichzeitig im Ring und dann noch Diven, die sich ja eh, wenn ich da jetzt an Oksana und Rosa Mendes zum Beispiel denke, eh nicht so gut bewegen können und schon Probleme haben, in Singles-Matches das einigermaßen gut aussehen zu lassen. Ja, da, also es wurde nichts weiter genau gesagt. Davon, wie es gesagt wurde, klang es mir fast so, als ob die alle gleichzeitig im Ring stehen und dass es kein Lumberjack-Match ist oder irgendwie sowas. Ich hoffe, die dichten sich dann noch irgendwas zu. Das wäre nämlich ganz grässliches Chaos. Das möchte ich nicht sehen. Ja, Tamina und AJ waren hier noch zusammen im Team. Mal sehen, was dann passiert. Dann wird wahrscheinlich AJ dann auch den Titel leider verlieren, auch wenn ich nichts dagegen hätte, wenn AJ den weiter behält. Und ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es einfach nur AJ gegen Naomi heißen würde. Oder AJ gegen Naomi, Cameron, Brie und Nikki. Und Natalya meinetwegen noch. Das hätte mir voll ausgereicht. Leute wie Rosa Mendes und insbesondere Oksana, die ich nach dieser bekloppten Attacke gegen Naomi total hasse, die hätte ich nicht da drin gebraucht. Ehrlich gesagt, wenn ich Vince McMahon wäre, ich hätte die Frau sofort gefeuert. So, wir haben The Shield und die Real Americans als nächstes auf dem Programm. Ein Tag Team Match, Roman Reigns nicht aktiv dabei, sondern steht lediglich, ja, mehr oder minder, ja, auch aktiv mit am Ring. Und es ist ein fantastisches Match, wie wir das zu erwarten haben bei diesen vier Leuten. Seth Rollins, Dean Ambrose sind einfach nur fantastisch. Dean Ambrose spielt eine Rolle einfach so perfekt. Seth Rollins, High-Flying-Aktion nach draußen, habe ich zwar schon ein paar Mal gesehen, aber da kriege ich jedes Mal wieder das Kribbeln. Die Crowd ist mega, mega fantastisch hinter The Shield. The Shield sind einfach nur ein richtiges Faced-Team hier. Das hat man absolut gemerkt. Und ich hoffe einfach nur, dass man erstens den Bruch innerhalb The Shield erstmal weglässt. Denn hier haben sie auch fantastisch miteinander gearbeitet, beziehungsweise zusammengearbeitet. Und zum anderen, Seth Rollins und Dean Ambrose brauchen kein Heel-Tag-Team sein. Die sind fantastisch als Face-Tag-Team. Das hat man letzte Woche erst fantastisch weiter aufgebaut. Das sollte auch so bleiben. Ja, der Cesaro Swing wird auch stark bejubelt. Es gibt auch wieder ganz viele Cesaro Section-Schilder, wobei das Publikum hier ganz klar hinter The Shield steht. Es gibt auch Let's Go Shield-Rufe, worauf Cesaro dann auch sehr gut eingeht. Seth Rollins pinnt am Ende Jack Swagger. Cesaro attackiert dann noch The Shield nach dem Match. Was Roman Reigns dann als Einladung nutzt und einen Superman-Punch und einen Spear außerhalb des Ringes gegen Cesaro zeigt. Und unter lautem Jubel des Publikums gibt es dann auch die Triple Powerbomb gegen Cesaro durch das Kommentatorenpult. Und The Shield lässt sich dann auch unter wirklich, ich kann es nur wiederholen, lautem Jubel im Ring feiern. Das wird unterbrochen durch Kane, der rauskommt, zusammen mit den New Age Outlaws, alle drei in Anzügen. Und es wird hier das Match angekündigt, was praktisch alle schon seit einiger Zeit wussten, nämlich Kane und die New Age Outlaws gegen The Shield bei WrestleMania. Fantastisches Match, The Shield weiterhin aufgebaut. Ich hoffe einfach nur, dass The Shield bei WrestleMania gewinnen können und ihren Momente zeigen können, denn mit Kane und New Age Outlaws hat man nun ja jetzt nicht die technisch besten Wrestler dabei, zumal die alle schon einen Ticken älter sind. Aber sehr gut, sehr, sehr gut. The Shield sind hier so die geheimen Stars der Ausgabe irgendwo so ein bisschen. So, und dann kommt das Main-Event-Programm. Paul Heyman kommt raus und hält ein kleines Promo, ein sehr gutes, wird dann allerdings von Brock Lesnar unterbrochen, der meint, er wäre hier zum Kämpfen, nicht zum Promoten. Ja, Brock Lesnar redet mal wieder zur Ruhe. Er hat mal wieder sich zu sehr gefangen lassen und ist dann wieder zu hoch gekommen mit der Stimme und das sollte er lassen. Da gibt es dann immer so ein paar Lacher aus dem Publikum. Da muss er mal ein bisschen aufpassen, wobei ich das super finde. Irgendwo auch. Weil Brock Lesnar immer irgendwie total da drin ist auch. Das finde ich immer super. Naja, der Undertaker kommt allerdings nicht raus. Es ertönt diese Musik, die wir immer ganz gerne hören, wenn es Casket-Matches gibt. Und die Droiden kommen raus und bringen dann einen Sarg zum Ring. Und Brock Lesnar weiß nicht so genau, was er machen soll. Stampft da erstmal einige Male recht grob auf dem Sarg herum. Öffnet ihn dann langsam, sieht, dass er leer ist, öffnet ihn ganz. Und das sind dann die fantastischen Mindgames seitens Undertaker, fand ich hier fantastisch gemacht, auch vom Kamerawinkel, wie man die Droiden noch stehen sah und den ganzen Nebel und den leeren Sarg und dann im Ring völlig vernebelt und in diesem blauen Licht Brock Lesnar und Paul Heyman, die nicht so recht wussten, was sie machen sollten, und Paul Heyman war dann schon dabei abzuhauen, weil er meinte, auf diese Gedankenspiele, auf diese Spielchen von Undertaker lassen sie sich nicht ein, aber Brock Lesnar will natürlich da bleiben und Paul Heyman beschwert sich, Undertaker hätte doch gesagt, er würde kommen und stattdessen hat er nur einen Sarg, einen leeren Sarg für sie hergebracht. Und genau in diesem Moment öffnet sich der Sarg wieder, Undertaker liegt im Sarg, erst die Augen geschlossen, dann öffnet er die Augen und plötzlich steigt er dann unter lauten Jubel aus dem Sarg und es gibt den Brawl zwischen Undertaker und Brock Lesnar und Undertaker schickt Brock Lesnar über den Sarg außerhalb des Ringes. Der Sarg war geschlossen. Das war eine riskante Aktion, das sagen wir mal wieder. Und seit Shawn Michaels da einige Probleme mit dem Rücken bekam, als er da über den Sarg stolperte, als er auch rausgeschickt wurde aus dem Ring. Also riskante Aktion, vor allem vor so einem großen Match bei WrestleMania, wie ich finde. Also, nichtsdestotrotz, diese Mindgames von Undertaker und dann wie Brock Lesnar im Ring schauen und lauthals rief, ob das denn ein Witz wäre und so weiter, fand ich sehr gut in Szene gestellt. Nun habe ich mich gestern noch darüber beschwert, dass diese Storyline zwischen den beiden, obwohl das Match so wichtig ist, noch nicht so ganz in Fahrt gekommen ist. Es gab vor einem Monat bei der Raw, als das Network startete, das Aufeinandertreffen mit dem Vertrag, der unterschrieben wurde, was fantastisch war und seitdem plätscherte es so vor sich hin. Diese Woche habe ich genau das bekommen, was ich wollte. Ein fantastisch in die Szene gesetztes Promo-Segment, wie wir das vom Undertaker kennen. Brock Lesnar hat hier wunderbar seine Rolle gespielt. Sehr guter Abschluss zu einer Raw mit einigen sehr guten Segmenten, wie man sagen muss. Man hat die Daniel Bryan Triple H Sache sehr gut weitergeführt, nämlich erstmal mit ein bisschen Tempo daraus. Es gab ein sehr gutes Segment, in dem man Randy Orton, Batista und auch Steph so ein bisschen das weiter gut fortgeführt hat und auch so, dass man da nächste Woche nochmal gut was bringen kann. Man hat endlich auch mehr Fahrt in die Cena-Bray Wyatt-Fehde reingebracht, indem man ja nicht wieder nur ein Match gezeigt hat, sondern alles so ein bisschen, ja auch so ein bisschen in die Richtung Mindgames, also Gedankenspiele gebracht hat, oder Kopfspielchen, eher wahrscheinlich bessere Übersetzung, indem man dann auch Cena da Backstage gezeigt hat mit der Maske im Hintergrund, dann war die Maske weg und Das war alles sehr, sehr gut. Es gab leider auch einiges an Filmmaterial. The Shield wurde natürlich super aufgebaut wieder, mit einem super Match auch. Die Gaststars waren auch nicht weiter dramatisch. Es gab leider einiges an Filmmaterial, einige Matches, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Ich bin nächste Woche mal gespannt, was jetzt mit diesem komischen 14-Diven-Match ist, was da so los ist. Bin gespannt, wie man dann wirklich direkt The Shield gegen New Age Outlaws und Kane aufbaut, denn heute bei dieser Raw hat man ja immer The Shield weitere andere Tag-Teams dominieren lassen, aber gegen New Age Outlaws und Kane direkt noch nichts gebracht. Was übrigens auch sehr interessant ist, es sieht so aus, als ob die Usos lediglich gegen Ryback und Curtis Axel ihr Tag-Team-Match bei WrestleMania haben. Noch sind Cesaro und Swagger da nicht offiziell mit drauf jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass es nächste Woche noch kommt. Und ich finde, das sollte auch, denn Usos, die übrigens diese Woche bei Raw gar nicht zu sehen waren, gar nicht. Usos gegen Ryback klingt, finde ich, jetzt nicht so dolle. Das wäre dann wohl das Match, auf das ich mich am wenigsten freuen würde bei WrestleMania. Dementsprechend Cesaro und Swagger sollten da doch noch mit rein. Nachdem ich gestern noch gesagt hatte, dass die WrestleMania-Card viel mit Singles-Matches ist, also so ein bisschen nicht unbedingt leer, aber schon ein bisschen light und leicht aussieht, hat man jetzt dieses komische 14-Diven-Match, 30er Battle Royale. Jetzt muss man aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Vielleicht deshalb auch die Abstufung des Tag-Team-Matches von Triple Threat zum einfachen Zweimann-Tag-Team-Match. Nichtsdestotrotz eine nette Raw, allerdings, man muss auch einsehen, es war die vorletzte Raw vor WrestleMania und dafür kann ich eigentlich auch nur den Daumen zur Seite bringen, denn dafür war einfach irgendwo auch zu viel Filmmaterial da und man hätte dann doch statt diesem ganzen Filmmaterial irgendwo noch WrestleMania-Matches besser aufbauen können. Ja, ich gucke mal auf die Uhr und ich würde sagen, dann belassen wir es heute dabei. Also das war der erste Blick auf die Raw. Nachdem ich die jetzt gesehen habe, morgen werde ich mich dann nochmal melden und die Raw etwas news-orientierter besprechen. Das heißt, bis morgen werde ich mich informieren bei den amerikanischen Seiten, was denn so hinter den Kulissen vorhanden war und was man sich hier und dabei gedacht hat. Außerdem habe ich mir gestern Abend noch die erste Folge aus der neuen Staffel Total Divas angeguckt. Da läuft ja, ist ja jetzt die zweite Staffel schon mit zwei Folgen angelaufen. Und ich kann nur sagen, huch, das war eine Folge. Ich habe viel dazu zu sagen. Und das alles kommt dann morgen. Außerdem läuft ja heute Nacht noch Main Event. Das wird wahrscheinlich dann übermorgen besprochen. Ebenfalls natürlich alles. Superstars läuft, glaube ich, auch noch irgendwann. Da können wir natürlich auch mal kurz ein Auge drauf werfen. Am Wochenende Scooby-Doo. Am Samstag werde ich Thomas mit dabei haben. Dann werden wir nochmal auf die komplette Woche eingehen und ein bisschen auf Musik und Literatur natürlich. Und ansonsten kann ich hier wieder darauf hinweisen. Lob, Kritik, Anregung nehme ich gerne an. Und auf der rechten Seite, in der rechten Sidebar der Homepage wrestling.com mit 1 statt i, findet sich ein Formular, in dem E-Mail-Adresse und Name gar nicht angegeben werden müssen. Man kann also absolut anonym eine Wrestling-Frage oder gerne auch Fragen zu anderen Themen stellen, die ich dann in der nächstgelegenen Ausgabe gerne beantworten würde. Also wenn irgendwelche Fragen vorhanden sind, ich versuche mich an jede Frage ran, schickt sie mir gerne und dann hören wir uns doch hoffentlich morgen wieder. Das war der Wrestling-Podcast mit 1 statt i vom 25. März 2014.